Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Partnerschaftsformen. 1. Welche Vorteile hat das Single-Leben? Die Zahl der Singles nimmt zu. Es gibt immer mehr junge Menschen, die bis über 30 Single-Haushalte führen. Singles wollen keine feste Beziehung eingehen oder haben noch nicht den richtigen Partner fürs Leben gefunden. Sie haben schwere Enttäuschungen hinter sich und wünschen jetzt ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit nicht aufzugeben. Da sie nicht auf andere Rücksicht nehmen müssen, sind Singles weniger anpassungsfähig. Ein großer Vorteil ist dabei, dass sie tun und lassen können, was ihnen immer gefällt. Wenn überhaupt, heiraten die meisten erst über 30, denn Beruf geht vor Familie, meinen sie. Bis dahin haben sie sich eine blühende Karriere aufgebaut, üben Führungspositionen aus und leben im Wohlstand. 2. Welche Familientypen kennen Sie? Es gibt viel mehr Familienmodelle als früher. Die Zahl der Großfamilien nimmt stark ab. Dafür gibt es kinderlose Ehepaare, Lebensgefährten, Singles, alleinerziehende Mütter, seltener Väter. Typischer sind heutzutage Einkindhaushalte, das einst klassische Vierkopffamilienmodell mit einem älteren Sohn und einer jüngeren Tochter wird bald verschwunden sein. Bei Patchwork-Familien bringen die neuen Partner den Nachwuchs aus ihren früheren Ehen mit, sodass die Kinder als Halbgeschwister aufwachsen. Daran ist nichts auszusetzen. Es mag zwar anfangs Probleme geben, aber Kids sind viel flexibler als Erwachsene denken und gewöhnen sich allmählich an die neue Situation. Und schon läuft das Familienleben wie geschmiert. 3. Welche Schwierigkeiten haben junge Paare oder alleinerziehende Mütter? Liebe überwindet alles, wie man so schön sagt. Doch das Zusammenziehen kann für junge Paare schwierig werden, wenn die Partner lange Zeit ans Single-Leben gewöhnt waren. Zweitens haben sie finanzielle Probleme, Geldsorgen, vor allem beim Wohnungskauf, die sie bewältigen müssen. Drittens ist es wichtig, dass sie ihre Bedürfnisse aufeinander abstimmen, sonst würde es in der Partnerschaft viel Krach geben. Alleinerziehende Mütter sind doppelt belastet, da sie sich in der Kindererziehung nur auf sich verlassen können. Zudem müssen sie auch dem Druck bei der Arbeit standhalten, um für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen zu können. 4. Was halten Sie davon, dass immer mehr Menschen Kinder haben, ohne verheiratet zu sein? Wenn eine Frau unbedingt ein Kind haben will, sollte sie es auch ohne einen Ehegatten bekommen. Fraglich ist es, ob es auch für das Kind gut ist, ohne Vater groß zu werden. Die Mutter hat in diesem Fall das ausschließliche Sorgerecht für das Kind. Ich habe kein Problem damit. Wenn sie sich das vorher gut überlegt hat, kann das auch sehr gut funktionieren. Viele haben Angst vor der Ehe, da sie meinen, es wäre etwas Unabänderliches, etwas, was man nicht rückgängig machen kann, wenn die Ehe scheitert. Besonders Männer in den 20ern drücken sich vor der Eheschließung. Ein halbes Jahr auf einen Hochzeitstermin zu warten und bis dahin bei den Hochzeitsvorbereitungen mitmachen zu müssen, jagt ihnen wirklich Angst ein. 5. Was kann zur Scheidung der Eltern führen? Die häufigsten Gründe sind Untreue, Eifersucht, unüberlegte Entscheidungen, finanzielle Probleme oder Entfremdung. Für viele gilt die Ehe sowieso als überholt, so lassen sie sich eher scheiden, als für die Partnerschaft zu kämpfen. Die Liebe verschwindet spurlos, die Eltern streiten sich andauernd und gehen sich aus dem Weg. Unter diesem Dauerstress leiden vor allem die Kinder. Auch sie werden gespannter, machen sich Vorwürfe, wenn sie den Kampf ihrer Eltern tagtäglich mit ansehen müssen. Dies belastet besonders Kleinkinder körperlich wie seelisch. Sie fühlen sich, als ob man ihnen das Wertvollste im Leben genommen hätte. Schlimmstenfalls werden sie zur Therapie geschleppt, um dieses Trauma verkraften zu können.